1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zurück aus dem Wochenende. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Talkwoche beginnt. Ihr seid dabei, das freut mich. Und wir fangen an mit einer freien Themennacht, Montagnacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist Dennis, 20. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Hi Dennis. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich süchtig bin, mit Prostituierten zu schlafen. Du bist süchtig, mit Prostituierten zu schlafen? Genau, es ist schon eine Sucht, kann man so nennen, ja. Was heißt das? Wie oft gehst du? Ja, also das ist schon, also wie schon gesagt, ich bin Kellner auf jeden Fall und das ganze Geld, was ich verdiene, das sind 600, 700 Euro im Monat, gebe ich schon auf jeden Fall komplett für Prostituierte aus. Ach. Und eine kostet halt 30 Euro, da kannst du dir ja ungefähr ausrechnen, wie oft ich im Monat dahin gehe. Kann ich gerade nicht so schnell, wie viel mal ist es? Ja, ich gehe bestimmt, also so, ich sag mal so durchschnittlich, 20 Mal gehe ich auf jeden Fall pennen. Das ist ja Hammer. Bitte? Das ist ja Hammer. Ja, das ist echt Hammer. Und das Problem fängt ja in erster Linie damit an, dass ich ja, wie schon gesagt, also jetzt eine Freundin habe. Nee, das hast du noch nicht gesagt. Also ich habe mich mit dir noch nicht unterhalten. Ach so, du hast dich mit meinen Kollegen am Telefon unterhalten. Ach so, okay, okay. Ja, weiß das nicht. Ja, also ich habe... Du hast eine Freundin. Seit einem Monat eine Freundin. Mhm. Ich habe eigentlich gehofft, weil ich das Mädchen echt mag, habe ich eigentlich gehofft, dass es damit aufhört. Aber ja, es ist echt wie eine Sucht für mich geworden, dass ich nach der Arbeit, das ist in der Nähe von der Straße, wo ich immer hingehe, dass ich dann halt nach der Arbeit da direkt immer losfahre. Das sind, also was heißt losfahren, das ist mit dem Auto vielleicht 2 Minuten. Ja. Und ja, dann gebe ich direkt mein ganzes Trinkgeld aus. Aber wenn du dein ganzes Geld dafür verfeuerst, von was lebst du? Ja, also ich kriege ja noch Taschengeld dazu. Und von wem? Von zu Hause? Von zu Hause, genau. Du lebst auch noch zu Hause? Ja, halbwegs. Also ich lebe teils mit meinem Freund zusammen, mit einem Freund. Mhm. Und teils halt noch zu Hause, aber ich bin... angemeldet bin ich noch zu Hause, aber wir wollen das jetzt, das ist mehr so eine Probeaktion, ob wir es schaffen, zu zweit zu leben, weil ich mache jetzt mein Abi in diesem Jahr, noch 3-4 Monate habe ich mein Abi und ja, danach wollte ich ja eh ausziehen und da habe ich das halt mit einem Freund direkt in einem WG probiert und jetzt bin ich halt mit meiner Freundin zusammengekommen, jetzt ist natürlich die Überlegung auch da, mit ihr zusammenzuziehen. Ja, nur mal langsam, das ist erst mal einen Monat. Das heißt, irgendwie schlängelst du dich so durch mit Eltern und Taschengeld Genau, also das Geld kommt irgendwie immer rein. Also wie schon gesagt, ich kriege auch gut Trinkgeld. Da hatte ich gerade beinahe eine Sekunde gedacht, als du sagtest, ich wohne mit meinem Freund zusammen. Nee. Ich bin normal. Na, das andere wollen wir nicht unnormal nennen, aber du bist hetero. Nein, ist nicht unnormal. Ja, du ich bist bin hetero. Ja. Genau. Sonst würde man ja auch nicht so oft zur Prostituierten gehen. Ja, richtig, genau. Ja. Wie lange machst du das schon? Ja, also ich sag mal mit den Prostituierten, das hat vor 3 Monaten das erste Mal angefangen. Ach so, noch gar nicht so lange. Nee, also ja, das war vor 3 Monaten das erste Mal. Da bin ich mit einem Freund hingefahren und musste noch nicht mal Geld bezahlen. Mhm. Und ja, das war mehr so ein Geschenk von ihm, weil ich keine Freundin hatte. Aber das ist ja komisch. Vor 3 Monaten und 1 Monat bist du schon mit deiner Freundin jetzt zusammen. Genau, in diesem Monat, während du mit deiner Freundin zusammen warst, hast du es auch krachen lassen? Ja, einfach weitergemacht, genau. Also warum? Es hat sich nicht reduziert. Ja, ich wie schon gesagt, das ist einfach wie eine Sucht. Naja, gut. Aber die Sucht ist ja noch nicht so eingefahren, nach 2 Monaten. Ja, die vorher. Ist aber extrem, also ja, die ist extrem, ja, seit 3 Monaten ist es ja jetzt schon. Ja, also aber ich verstehe schon, aber du warst ja erst 2 Monate dabei, ja, als du deine Freundin kennengelernt hast, so meine ich. Genau, also, ja, das Problem ist ja, aber in diesen 3 Monaten minimum 20 Mal im Monat, meine ich, Das ist schon eine extreme Summe und ich habe auch gar nicht das Verlangen aufzuhören, obwohl ich meine Freundin liebe. Und was zieht dich denn da so hin? Ja, also ich war ja, wie schon gesagt, beim ersten Mal war ich da und dann war das halt so interessant, mal zu sehen, ohne Gefühle, ohne alles, einfach was die Prostituierte für einen alles macht, so mit Geld. Mhm. Und war einfach alles so einfach. Man konnte da hingehen, man konnte sich einen aussuchen, da sind meiner Meinung nach auch viele Hübsche dabei gewesen. Mhm. Und ja, dann hat man sich einfach eine ausgesucht und ja. Und dieser Freund, der dich mitgenommen hat, ist das der Freund, mit dem du auch zusammenziehen willst? Nein, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Und ja, mein Freund will mich, also ich weiß nicht, ich habe auch jetzt keine Unterstützung in der Hinsicht, dass mich irgendeiner da rausholt, weil... Hör mal, Dennis, bei allem Verständnis für Süchte, ich weiß, dass man wirklich auch süchtig sein kann, sowas zu machen. Man kann auch sexsüchtig sein, wirklich, das ist auch eine ernstzunehmende Sache. Ja, es ist keine Sucht in der Hinsicht nach Sex. Ich meine, Sex kann ich mit meiner Freundin genug haben. Okay, eine Sucht, zu einer Prostituierten zu gehen. Okay. Genau, ja. Ich finde, das ist jetzt noch in so einem Anfangsstadium, wo du dagegen steuern kannst, wenn du dich richtig anstrengst. Ja, ich habe es echt probiert. Ich meine, meine Freundin war anfangs halt eine nette Bekanntschaft, sage ich mal. Hm. Und dann habe ich mir halt gedacht, sie könnte mich eigentlich aus dem Loch rausholen, weil, wie du schon bemerkt hast, so Geld für andere Sachen ist nicht mehr drin so wirklich. Mhm, feiern gehen oder für meine Freundin Geld ausgeben oder so. Mhm. Und sie fragt sich natürlich auch immer, wo das Geld bleibt und ich denke mir dann immer irgendwas aus. Okay, so. Du hast versucht, durch diese Beziehung da rauszukommen. Das ist jetzt offensichtlich nicht funktioniert. Hat überhaupt nicht funktioniert. Wie sind denn die Gefühle zu deiner Freundin? Ja, ich liebe sie von Tag zu Tag mehr. Also das ist so das Mädchen, mit der ich, also ja, ich bin 20, aber das ist so das Mädchen, mit der ich so meine Zukunft plane. Das sind große Worte. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne sie ja auch schon extrem lange. Das sind ganz große Worte und da finde ich, müssen auch ganz große Anstrengungen folgen. Ich habe so ein Gefühl, dass du so mit ganzer Kraft dich noch nicht dagegen gestemmt hast, das zu unterbinden. Ja, es ist also... Das klingt so, als wärst du so ein Spielball deiner finsteren Mächte. Ja, das Problem ist, ich habe vieles aufgegeben für sie. Ich habe, ich habe früher sehr oft gekifft, auch. Hm. Und habe das Rauchen jetzt komplett aufgegeben. Also auch Zigarettenrauchen ist nicht mehr drin, Bücherrauchen ist nicht mehr drin. Ich war auch der Typ, der, was komisch ist eigentlich, ich war so der Typ, der auch, der bei den Mädchen eigentlich relativ gut angekommen ist. Mhm. Und ich war halt so, weiß ich nicht, so einer, der einfach beim... Ja, du hast viel, du hast viel für sie aufgegeben, aber du hast das Gravierendste, hast du noch nicht geschafft. Und ja, da kann ich nur wirklich an dich appellieren, dass du das mit absoluter Konzentration versuchen musst und sollst. Ja, ich probiere es. Nein, ich glaube es dir nicht. Ja, aber ich meine, ich probiere es wirklich, aber das Problem ist einfach... Dann sag's ihr, dann erzähl's ihr, Dann erzähl's ihr. Dann wirst du sehen, wie die Reaktion ist und du wirst sehen, mit welchem Feuer du da spielst. Ja, dann ist sie wahrscheinlich weg. Ja, ich weiß. Aber dann ist sie nicht wahrscheinlich weg, sondern 100% weg. Aber was ist denn jetzt die Alternative? Du sagst, ich kann nicht und willst es so weiterlaufen lassen. Na super. Ja, ich... Wo soll die Lösung denn da liegen? Die Lösung, die kann nur bei dir liegen, indem du dich zwingst, es nicht zu machen. Punkt. Ja, aber ich schaffe es einfach. Doch, dann schaff es, dann versuch es nochmal, mein lieber Himmel. Du bist erst drei Monate in dieser Sache drin. Ja, aber ich bin tief drin. Ja, okay. Viele Leute waren noch viel tiefer in anderen Sachen und haben es geschafft. Ja, aber... Nein, komm, hör auf. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, ich denke... Ja, dann gibt ja noch mehr Mühe, aber ich... Nein, kein nicht Ja-Aber. Nein, nicht, komm, hör auf mit dem Ja-Aber. Das kann ich nicht hören. Aber nicht. Ja, was erzählst du? Ich meine, ich habe mir Mühe gegeben. Okay, dann lass die Beziehung mit deiner Freundin sein. Ja, aber das will ich nicht. Ich möchte was willst du denn? Soll ich dir jetzt einen Zauber hier durch das Mikrofon und die Kamera geben und dich befreien von dieser üblen Last? Ja, aber wie kann man das denn regeln? Indem man sich diszipliniert. So kann man das regeln. Wenn dir was an dem Mädchen gelegen ist und du sagst, dass du sie sehr liebst und gerne mit dir viele Jahre zusammen sein möchtest, Mein Gott nochmal, da muss man doch irgendwie auf den Tisch hauen können für sich selbst und sagen, jetzt gehe ich diesen Weg und die ist mir jetzt mal genug. Wenn du das ja, nicht schaffst, wenn du das nicht schaffst, dann trenn dich von dem Mädchen und geh weiter zu der Prostituierten. Einen anderen Weg gibt's nicht. Ja, aber das ist doch auch keine Idee. Ich möchte ja gar nicht mehr zur Prostituierten, ob mit Freundin oder gar nicht, weil mein ganzes Geld geht dafür drauf. Ja, umso besser, umso mehr musst du dich anstrengen. Ja, aber das Problem ist auch, ich erzähle dir jetzt ein zweites Problem. Das Problem ist irgendwie auch, dass ich Angst habe, dass ich meine Freundin nur habe, um von den Prostituierten wegzukommen und mir diese Liebe einfach versuche einzutrichtern. Ich meine, ich mag sie sehr und ich brauche sie auch, mhm. aber vielleicht ist es einfach nur das Verlangen, durch sie da rauszukommen. Wenn du ein so schwerer Fall bist, was ich nicht glaube, ich glaube, du redest dich da gerade so in ein neues Argument rein, um dich noch schwächer darzustellen. Wenn es, nehmen wir mal an, das ist wirklich ein so gravierendes Problem, dann hol dir von außen Hilfe. Von wem denn? Wenn ich das meiner Mutter sage, dann... Nein, nicht von deiner Mutter, nicht von deiner Mutter. Dann geh zu einer Sexualberatungsstelle und lass dich da beraten. Ja, aber ich habe doch kein Geld für sowas. Hör mal, du machst mich wahnsinnig mit deinem Ja-Aber. Ja-Aber gibt's bei mir. Nein, Ja-Aber gibt's hier nicht. Ja, nein, Ja-Aber gibt's nicht. Also, nein, hör auf. Ja, aber gibt's nicht. Wenn du da, es kostet nichts, wenn du zu einer Sexualberatungsstelle oder zu einem Therapeuten gehst. Das musst du gar nicht zahlen. Therapeuten kosten doch immer Geld, oder? Nein, die kosten nicht immer Geld. In schweren Fällen kosten die nicht Geld. Haben wir noch ein anderes Ja, aber? Ja, ich habe kein Ja, aber ich habe eigentlich gehofft, dass du mir irgendeinen Tipp gibst, was mir... Ja, was willst du noch hören? Was willst du noch hören? Was willst du hören? Ich meine, ich wusste ja schon vorher, dass ich natürlich logischerweise einfach damit aufhören kann, aber wenn das so einfach wäre, ich habe jetzt so viele Süchte für sie aufgegeben, noch eine Sucht geht einfach nicht. Und gut, dann mach weiter. Wir reden jetzt weiter im Kreis. Es bringt nichts. Ich habe dir gesagt, ich glaube, dass es nach wie vor in deiner Hand liegt, das zu unterbinden. Wenn du zu schwach dafür bist oder es nicht schaffst, zu schwach ist vielleicht auch ein bisschen zu böse, dann hol dir von außen eine Hilfe, die nichts kostet. Ja. Und was für eine Hilfe das ist, wird dir jetzt meine Psychologin sagen. Einverstanden? Und du hast keinen Tipp für mich? Doch, das waren schon genug Tipps. Das waren genug Tipps? Ja, das finde ich schon. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt es nicht? Nein, mehr gibt's nicht. Dennis, du legst auf und wirst von Sabine, meiner sehr netten Psychologin, angerufen und die gibt dir einige Dinge an die Hand, okay? Ja, okay. Kann ich noch... Jetzt habe ich ihn weggedrückt. Egal. Birgit. Birgit ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Birgit. Hallo, Birgit. Ja, ja. Guten Morgen. Morgen, Birgit. Ja. Um was geht's bei dir? Was ich fragen wollte, meine Mama ist vor 2 Wochen verstorben. Mhm. Und mein Papa so vor 2 Jahren. Und ich konnte irgendwie nicht trauern. Alle haben gesagt, das wäre nicht normal. Ich sollte mir einen Arzt aufsuchen. Bei beiden konntest du nicht trauern? Bei beiden nicht, nein. Nur ist der eine Todesfall ja noch sehr frisch. Ja, genau. Mhm. Vor 2 Wochen. Ich hatte eine ganz schlimme Kindheit gehabt. Von meiner Mutter wurde ich misshandelt, ganz stark. Mhm. Von meinem Vater missbraucht. Habe aber trotzdem beide geliebt. Aber die Liebe von meiner Mutter nie bekommen. Bis zum Ende irgendwo nicht. Ich habe immer versucht, aber da kam nichts rüber. Also was willst du denn? Weggestoßen. Ja, nachdem, was du da offensichtlich Schlimmes erlebt hast, was meinst du denn betrauern zu müssen, jetzt wo beide tot sind? Mein Vater fehlt mir. Ich habe meinen Vater trotzdem richtig geliebt. Das versteht auch keiner, aber ich habe ihn geliebt. Obwohl er dich missbraucht hat? Obwohl er mich missbraucht hat. Kann man da von Liebe sprechen? Ja, ich weiß nicht. Doch schon. Ich glaube eher nicht. Es ist sicher eine Verbindung. Aber ich habe den vermisst. Ich bin auch früh ins Heim gekommen mit 9. Mhm. 9 oder 10 Jahre. Mhm. Ich habe ihn sehr vermisst. Und ich hatte mal damals einen Arzt gehabt. Er meinte vielleicht, so kann ich mich noch dran erinnern, vielleicht weil keine Mutterliebe da war. Und indem mein Vater mich vielleicht auf den Arm genommen hat oder irgendwo mich auch gestreichelt hat, was, denke ich mal, Kinder auch brauchen, dass ich das damit irgendwie so, weiß ich nicht, verbunden habe oder... Wie oft hat er dich missbraucht? So wie ich mich daran erinnern kann, 4-5 Mal. Hm. Wie alt warst du da? Mit 6 Jahren ungefähr muss das angefangen haben. Ja, war das alles dann im Alter von 6 oder? 6, 7, 8 Jahre ungefähr. Mhm. Aber die Erinnerungen sind klar. Ja, die sind klar. Hat er dieses kleine Mädchen, dieses 6, 7-jährige Mädchen, vergewaltigt? Nein, nicht, wie sagt man, ja, mit angepackt, ich sollte ihn selber befriedigen. Mhm. Wie hatte, war das auch ein Missbrauch. Ne? Aber natürlich. Und wie hat er sich dann in den Jahren danach so zu dir verhalten? Dir gegenüber? Wenn nichts gewesen wäre. Hat er dich auch geschlagen später? Nein, mein Vater gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Er hat mich immer beschützt, wenn meine Mutter mich misshandelt hat. Da wären wir bei der Mutter. Du gehst so weit zu sagen, dass sie dich misshandelt hat. Misshandelt, ja. Ein Arzt hat mal gesagt, das ganz schön an Foltern, was sie mit mir gemacht hat. Was hat die gemacht, wenn du sagst, das grenzt an Foltern? Wir hatten einen Schäferhund mit einer Hundepeitsche. Oder mein Bruder musste mir die Hände hinterm Rücken festhalten, dass sie mich geschlagen hat, damit ich mich nicht abwehren konnte. Zu welchen Anlässen? Wegen was hast du? Egal, wegen Kleinigkeiten. Ja. Heute sage ich, egal was, jeden Tag, eigentlich jeden Tag. Hm. Sie hat immer was gefunden. Was hat sie? Nur ein Fussel von der Dreckschippe runtergefallen ist. Und hat die dich auch beschimpft? Was hat die dabei gesagt? Weiß ich nicht, aber schlimme Sachen. Hat die gesagt? Hat sie gesagt, ja. Was war das Schlimmste, an was du dich erinnerst? Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Mischstück, dreckiges Mischstück und fällt mir ein bisschen schwer, jetzt so darüber zu reden. Glaube ich, das ist ja auch eine ganz schlimme Erinnerung, die da wachgerufen wird. Jetzt habe ich gerade nicht in Erinnerung, vor 2 Wochen ist es der Vater oder die Mutter gestorben? Hallo? Hallo? Jetzt ist die Leitung weg. Hallo? Birgit? Wollen wir mal hoffen, dass wir nicht wieder eine Panne haben und dass es nur an dieser einen Leitung gelegen hat. Dann machen wir mal weiter mit Melanie. Guten Morgen, Melanie. Ja, hallo. Das ist schön, ich höre dich, ich bin ganz erleichtert. Melanie, um was geht's denn bei dir? Jetzt muss ich mal schnell umschalten, ich war gerade nur bei Birgit. Du bist, wie alt bist du? 34, genau. Ich bin 34, genau. 34 Jahre alt. Und weswegen rufst du an, Melanie? Ich habe im September meine Tochter verloren. Ich war in der 38. Schwangerschaftswoche und da ist sie verstorben. Ich 38. habe sie tot zur Welt gebracht. Ist jetzt welcher Monat? 38? 9. Monat, 2 Wochen vor errechneten Entbindungstermin. Was ist genau passiert? Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Mhm. Wie hast du das bemerkt? Ich habe sie morgens ganz früh, habe ich sie noch gespürt. Da hat sie noch gestrampelt. Dann bin ich noch mal eingeschlafen. Ich hatte in der Nacht einiges an Wehen gehabt, habe wenig geschlafen, bin dann noch mal eingeschlafen. Mhm. Wurde dann 3 Stunden später wieder wach und spürte dann keine Kindsbewegungen mehr. Mhm. Erst nichts beigedacht, kann ja mal vorkommen, die schlafen ja mal. Mhm. Und als ich nach so einer gewissen Zeit nichts tat, dann wurde ich langsam auch unruhiger und habe dann auch irgendwann meinem Mann gesagt, dass ich dann doch mal ins Krankenhaus möchte zum Nachgucken. Und dann wurden im Krankenhaus, konnten keine Herztöne mehr festgestellt werden. Dann war sie tot. Das heißt, du lagst da, man hat Ultraschall oder was auch immer gemacht? Genau, erst ein CTG, die Herztöne und Venen versucht. Und haben die das denn sofort gesagt, das ist kein Herzschlag? Auch nicht. Also beim CTG war erst, weil sie, die Kleine war schon mal manchmal, dass sie sich weggedreht hat. Mhm. Ich wurde zwar schon sehr nervös, aber und dann haben sie ein Ultraschallgerät geholt und sie brauchten nicht sagen, ich habe selber gesehen. Was ist dir denn da in dem Moment durch dein Herz gegangen? Man stirbt. Man glaubt, das kann gar nicht sein. Das geht doch jetzt nicht. Das ist doch jetzt ein Film. Das kann doch gar nicht angehen. Und vorher, die Wochen davor, die Monate, ist alles gut verlaufen? Ja, es war nie ein paar Schwangerschaftsgeplänkel, aber im Grunde immer alles völlig in Ordnung. Ich habe mich super gefühlt. Es war alles toll. Mhm. Wäre die Kleine dein erstes Kind gewesen? Ja. Ja. Mhm. Sie ist mein erstes Kind. Mhm. Ein Wunschkind? Ja. Ja. Total. Das heißt, du bist mit deinem Partner zusammen und Ihr habt ja, eine gute Beziehung. Ja, mhm. Fast 17 Jahre zusammen, knapp 3 Jahre verheiratet. Was ist denn dann genau in dem Krankenhaus weiter passiert, nachdem die das festgestellt hatten? Ja, dann wurde halt nach einer Dreiviertelstunde nochmal ein Kontrollultraschall gemacht, um sicher zu sein, in Anführungsstrichen. Dann wurde die Geburt eingeleitet mit Medikamenten. Dann habe ich halt die ganze Nacht dann im Grunde irgendwann gegen Abend habe ich dann mal irgendwann eine PDA bekommen, als die Wehen kräftig wurden. Und dann im Kreissaal, dann hat man darauf gewartet, dass es irgendwann losgeht. Was ist das für ein Gefühl? Das ist für einen Mann natürlich noch schwerer vorzustellen. Man liegt da, man wartet auf die Geburt und weiß, man wird ein totes Kind zur Welt bringen. Wie ist einem da zumute? Was denkt man da? Was gehen da für Gedanken durch den Kopf? Man kann es nicht begreifen, was da passiert. Das ist ein absoluter Schockzustand einfach. Will man dann auch, dass das bald dann ein Ende hat, dass es dann auch passiert? Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht, weil ich auch eigentlich die ganze Zeit in der Schwangerschaft so ein Urvertrauen in mich und meinen Körper und in die Kleine hatte, dass ich halt zur Geburt, es wird alles gut werden. Und das habe ich aber auch in der Nacht an dem Moment einfach gedacht. Ach, das hast du da noch gedacht? So dass einfach die Geburt gut funktionieren wird. Dann hat die Geburt stattgefunden. Ja. Und hast du dann sofort dein verstorbenes Kind gesehen? Ja, natürlich. Meine Tochter. Man hat es dir gegeben und du durftest das behalten und zum Arm halten. Ja, mein Mann hat sie dann mit der Hebamme irgendwann ein bisschen gewaschen. Wir haben sie dann, als ich dann aufstehen konnte, zusammen angezogen. Und wir hatten sie insgesamt 27 Stunden bei uns. Also wir hatten sie die ganze Nacht noch bei uns mit im Zimmer. Und dann am nächsten Tag mittags haben wir sie dann abgegeben, haben uns dann verabschiedet. Das Ganze ist im September passiert letzten Jahres. Ja. Ich stelle mir auch vor, dass dann auch die Beerdigung etwas extrem Schwieriges ist, wenn man so etwas erlebt hat. Es ging. Also wir hatten uns bewusst für eine Einäscherung entschieden, weil für uns unvorstellbar war, uns vor so einen kleinen Sarg zu stellen. Also wir haben auch nie den Sarg gesehen. Wir haben die Urne dann selber zum Grab getragen. Gibt es eigentlich so Kinderurnen oder sind das ganz normale? Ja, es gibt Kinderurnen, die sind kleiner, ein bisschen kleiner. Ja. Und aber bei der Beerdigung habe ich für mich gemerkt, dass ich mich im Krankenhaus schon verabschiedet habe und dass es wirklich eigentlich nur noch die Hülle war, der man jetzt seinen Platz gegeben hat. Aber dass ihr Seelchen einfach bei uns ist. Ja. Das war natürlich, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, dass ihr so lange noch mit ihr zusammen wart, nach der Geburt. Ja. Das glaube ich auch, ja. Jetzt sind einige Monate vergangen, ein halbes Jahr knapp, ungefähr. 20 Wochen, ja. Ja, wie geht's dir heute? Man funktioniert irgendwie. Ich gehe noch nicht arbeiten. Das ist so die nächste Hürde, die jetzt ansteht, dass ich wieder arbeiten möchte. Wie hast du so die Tage und Wochen verbracht in der letzten Zeit? Tja, die ersten Wochen ist, man sucht sich jeden Tag einen Grund aufzustehen. Und wenn es irgendwann sowas Banales ist, wie wir müssen Wasser kaufen gehen, damit wir was zu trinken im Haus haben. Das sind mit solchen Sachen, dass man einfach jeden Tag einen Grund hat aufzustehen. Und dann kommt eins nach dem anderen. Und irgendwann, dann geht man mal spazieren. Dann geht man irgendwann mal wieder ein bisschen, irgendwann mal zum Sport, wenn der Körper es dann wieder mitmachte. Gehst du auch oft auf den Friedhof? Ja, wir gucken, dass immer eine Kerze an ist, wir sind regelmäßig da. Wie nimmt dein Mann diese Katastrophe auf? Er ist in dem Moment der tollste Mann, den ich mir an meiner Seite wünschen kann. Also er ist immer für mich da, er trauert mit mir, wenn auch anders. Er geht mit der Trauer anders um, aber er akzeptiert so, wie ich trauere. Ich lasse ihn so trauern, wie er trauert. Wie trauert er denn? Mehr im Verborgenen, sage ich jetzt mal. Also er weint nicht mehr so wie ich unbedingt. Er ist früher in den Alltag zurückgekehrt, in dem er auch wieder arbeiten gegangen ist früher. Aber er ist genauso traurig. Aber er macht es halt anders mit sich aus, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn du sagst, dass du dann auch bald wieder arbeiten musst. Dass das schon eine gewisse Ablenkung bringt. Ja, mit Sicherheit, aber ich habe totale Panik vor den Reaktionen der Leute. Das ist so mein Problem Was stellst du dir vor, was Schlimmes sein kann in den Reaktionen? Ja, es ist, ich, man, man kriegt ja teilweise schon einen Vorgeschmack von aufrichtiger Anteilnahme über ja einfach nur Schweigen, Wegschweigen, über Unverständnis. Es kommt alles. Unverständnis, weil das... Ja, es hat auch gar nicht gelebt. Und du kannst ja wieder ein Kind kriegen, sagen die dann. Ja. Oder denken die vielleicht. Im Krankenhaus, es war lieb gemeint, aber es kommt schlecht an, habe ich den Satz gehört, du bist ja noch jung. Ja, und wenn ich noch 30 Kinder kriege, bringt mir das meine Tochter trotzdem nicht wieder. Da habe ich totale Panik vor, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Gehen wir mal das nochmal durch. Aufrichtige Anteilnahme, das ist ja ein schönes Gefühl, wenn man das erlebt. Schweigen kann man ja erklären, dass die Menschen unsicher sind. Ja, und, muss ich dazu sagen, das ist was ich bald langsam nicht mehr hören kann, wenn man immer gesagt kriegt, ja, du musst doch Verständnis dafür haben, die Leute wissen nicht. Wenn jemand Verständnis braucht, dann sind das mein Mann und ich und nicht alle anderen. Mhm. Ja, die Leute sind hilflos. Ja, was bin ich denn? Ich bin hilflos. Aber kannst du denn nicht vielleicht so eine Einstellung kriegen, dass die schweigen, denen gegenüber schweigst du dann halt auch? Ja, aber ich will doch auch über mein Kind reden. Welche Mama, welcher Papa möchte nicht über sein Kind reden? Ich meine, dass man nicht nur darüber redet, aber trotzdem möchte ich, und ich möchte doch auch nur als Mama akzeptiert werden. Ich bin doch auch Mama geworden. Genauso wie jeder andere auch. Eigentlich finde ich noch schwieriger, damit umzugehen, wenn dir wirklich so etwas widerfährt, dass jemand sagt, na ja, du bist ja noch jung, du kannst ja noch Kinder kriegen. Das finde ich sehr schwer, damit da adäquat zu reagieren. Ja, ich habe auch schon den Satz gehört, sie wollt halt nicht. Ja, was denn? Bei ihren Eltern leben oder was? Ja, das sind Sachen, ich meine, die Leute meinen es ja alle nicht böse. Ja, das sind so hilflose Versuche des Trostes. Verstehe. Dennoch glaube ich, dass das gut ist, wenn du in die Realität zurückgehst. Also in den Alltag, in die Alltagsrealität, so meine ich es. In den Alltag. Hast du denn mal überlegt, Kontakt aufzunehmen mit Eltern, denen das auch passiert ist? Ja, ich gehe jetzt diese Woche das erste Mal jetzt in so eine geleitete Selbsthilfegruppe, auch mit anderer betroffener Eltern. Also mir war das wichtig, eine Gruppe zu finden, die auch fachlich geleitet wird und wo nicht nur Eltern sich finden, sondern wo auch jemand das ein bisschen steuert. Ich habe hier in der Sendung schon sehr viel Gutes gehört von der bundesweit vernetzten Selbsthilfeorganisation Verweis der Eltern. Hast du davon gehört schon mal? Nur da ist jetzt hier konkret in Düsseldorf direkt kein Betreuungsangebot, aber ich habe eine Gruppe halt in Neuss, ist ja nicht weit gefunden. Und da gehst du dann bald hin zu... Ja, diese Woche ist der erste Termin. Das finde ich gut. Denn man muss ja auch... also ich glaube, das ist bei jeder Trauer so. Egal, wer Geliebtes gestorben ist, dass man sich nicht nur im Kreis dreht in der Trauer. Ich sag mir ja eigentlich auch die ganze Zeit, meine Tochter hat mich die ganze Zeit total glücklich und happy erlebt und optimistisch, und ich würde bestimmt auch nicht wollen, dass ihre Mama jetzt nur noch traurig ist. Und sie möchte ja auch wieder von da oben auf ihre Mama aufgucken können, die auch irgendwie wieder glücklich ist. Da will ich ja auch wieder hin. Ja, aber da hat die Mama schon mal eine gute Entscheidung getroffen, jetzt in diese Gruppe zu gehen. Ja. Ich garantiere dir, dass das etwas in Bewegung setzen wird in dir. Ja, ich hoffe einfach unbefangen mit Leuten reden zu können, sich nicht erklären zu müssen, sondern es gibt einmal im Jahr einen Gedenktag für verstorbene Kinder, der zweite Sonntag im Dezember, und da waren wir auf einem Gottesdienst und da waren nur Eltern, und das hat so gut getan. Man hat geweint und hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, was der neben links oder rechts gerade über einen denken kann, weil man da Rotz und Wasser heult. Und ich will dir mal sagen, diese Erfahrung habe ich nicht gemacht in meinem Leben bisher, dass ein Kind so früh verstorben ist, aber ich habe Todesfälle in meiner Umgebung auch gehabt, auch sehr für mich sehr, sehr schmerzhafte. Und ich habe dann irgendwann so für mich die Einstellung gefunden, wenn ich auf Schweigen stoße, dann schweige ich auch und es ist mir egal. Die Menschen, die mir wichtig sind, mit denen spreche ich darüber. Und alle anderen sind mir dann auch, die lasse ich gar nicht an mich heran. Und ich bin ganz gut gefahren mit der Einstellung. Weil sonst macht man sich kaputt, wenn man von jedem Einzelnen eine entsprechende Reaktion haben will, die man irgendwie möchte. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Versucht das vielleicht so, aber ich glaube, das wird man auch alles besprechen da in der Gruppe. Die Leute werden ja die ähnliche Erfahrung gemacht haben wie du. Ja, ich hoffe eben, dass auch Eltern dabei sind, wo es bei denen vielleicht schon etwas länger ist. Vielleicht, genau, ja. Die aus ihren Erfahrungen dann auch berichten können. Ja, das hoffe ich ja auch, dass das da so ist. Also Melanie, von meiner Seite tiefes, tiefes Mitgefühl und mein herzlichstes Beileid für das, was geschehen ist. Ich möchte dir auch sehr gerne noch ein Gespräch anbieten mit meiner Psychologin. Ja, ich habe zwar eine selber. Aber vielleicht hat die Sabine, meine Psychologin, noch eine Idee vielleicht über diese Gruppe, die du jetzt besuchen wirst, hinaus, was du vielleicht noch machen könntest. Mhm, ja, ist okay. Gut, dann wird die Sabine dich anrufen und ich wünsche dir und deinem Mann sehr, sehr viel Kraft für diese Zeit, die ihr jetzt gerade durchlebt. Danke. Und alles, alles Gute. Danke, Domian. Wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Mhm. So, meine Lieben, 1.30 Uhr haben wir. Perfekt. Das ist genau die richtige Zeit für den Programmhinweis. Übermorgen haben wir eine Themennacht, wie immer mittwochs. Und das Thema heißt, ich traue mich nicht. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Angst haben, große Angst haben. Angst haben zum Beispiel, über etwas Bestimmtes zu reden, ein Geheimnis zu offenbaren. Angst, jemanden anzuzeigen. Angst haben, jemanden anzuzeigen. Angst haben, sich zu wehren, sich zu trennen, oder Angst davor haben, einen entscheidenden Schritt zu unternehmen, der das Leben vielleicht sehr verändern wird. Wenn ihr über dieses Thema mit mir sprechen wollt, ich traue mich nicht, dann meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft gerne vor der Sendung an und während der Sendung auch. Themensendung diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich traue mich nicht. Und jetzt geht's weiter mit der offenen Themennacht. Und hier ist Elisa, 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Elisa, die Frau mit dem schönen Namen. Ah, danke schön. Ich rufe an wegen der Anruferin von Freitag mit dem Geist auf dem Dachboden. Ja, der hat großes Aufsehen erregt, der Anruf. Genau, also ich habe Ähnliches erlebt. Wir müssen mal eben kurz erzählen für die Leute, die Freitag nicht dabei waren. Was war geschehen? Ja, die Anruferin hat immer um 0.17 Uhr einen Geist auf ihrem Dachboden gehört. Genau, sie hat Schritte gehört, immer um 0.17 Uhr. Und wenn sie hochgegangen ist auf den Dachboden, war Ruhe. Dann geschah noch irgendwas Mysteriöses, dass irgendwie ein Buch aus dem Regal gefallen war. Und der Handywecker war auf 0.17 Uhr gestellt. Und immer 0.17 Uhr. Und sie sagt, so wie Menschenschritte wären da zu hören gewesen. Genau. Und wir alle waren ratlos. Ja. Nur du nicht. Ja, doch, ich auch. Aber ich habe was Ähnliches erlebt. Ich habe 8 Jahre gekellnert in einer Kneipe, die in einem relativ alten Gebäude war. Ja. Und wir haben immer so gegen 23.30 Uhr, 23.45 Uhr einen Schatten im Treppenhaus gesehen. Och. Immer um die gleiche Zeit. Ein Schatten. Genau. Einen menschlichen Schatten. Einen menschlichen Schatten, der hatte so die Größe von einem Mann, ich sag mal so zwischen 1,75, 1,85. Und das war immer nur so eine Momentaufnahme, die man ganz kurz gesehen hat. Und am Anfang haben wir uns auch alle nicht getraut, darüber zu sprechen. Wir waren also 3 Leute, die das gesehen haben. Mhm. Und irgendwann war das so, ich stand hinter der Theke, meine Kollegin, die Köchin, saß vor der Theke und meinte so, ach, da ist er ja wieder. Mhm. Und ich so, ach, du siehst ihn auch, wie das so ist. Ja, und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Wir haben dann auch wirklich rausgefunden, dass in diesem Gebäude in der letzten Kriegsnacht vom Zweiten Weltkrieg ein französischer Soldat aus dem Ersten Weltkrieg, der damals hier in der Stadt geblieben ist, ums Leben gekommen ist. Ach, also das würde ja auf einen wirklichen Spuk hindeuten. Ja, eindeutig. Ich dachte, du hättest jetzt eine profane Erklärung, woher der Schatten gekommen ist. Nein, nein, also es war wirklich so, wir haben den immer gesehen und wie gesagt, wir waren dann auch zu dritt. Wie immer halt dieses Lichtphänomen oder diesen Schatten gesehen haben und haben uns dann eingehend damit beschäftigt und ja, haben dann halt rausgefunden, dass in dem Gebäude wirklich mal jemand ums Leben gekommen ist, auf tragische Weise. Okay, nun habt ihr das rausgefunden. Der Schatten war aber immer noch da. Der war immer noch da, aber wir hatten alle nicht das Gefühl, dass der uns irgendwas Böses möchte. Also man hat ihn halt gesehen. Man hat dann mit dem Schatten gelebt. Ja, genau, man hat mit dem Schatten gelebt. Also er hat einem nichts getan, man wusste irgendwie, ne, so irgendwie um kurz nach 11, ja gleich kommt er wieder. Und es war wirklich so, er ist wirklich hochgeruscht und war dann weg. Nun ist ja nicht unbedingt klar, ob es da einen Zusammenhang gibt. Es kann ja wirklich sein, dass da dieser französische Soldat ums Leben gekommen ist. Nur muss das ja nicht die Ursache für den Schatten sein. Weiß man ja auch nicht. Nein, wissen wir nicht, natürlich nicht. Aber das war halt die Erklärung, die uns eingefallen ist, weil ansonsten wissen wir nicht, wer in dem Haus hätte irgendwie, ne? Es konnte kein Schabernack sein, also kein Spaß von irgendjemandem. Nein, definitiv nicht. Dafür war das auch einfach ja, zu konsequent. Also es macht ja keiner irgendwie über Jahre hinweg immer zu der gleichen Uhrzeit verstehen. Ja, nicht. Nein. Und hielt der Schatten sich an Sommer- und Winterzeit? Was eine gute Frage. Also er war immer, da haben wir uns einen Gedanken drüber gemacht, aber immer halt, nachdem die Küche geschlossen hat, also wirklich immer zwischen 11:30, 11:45 war er da. Ja, ja. Was ist daraus geworden bis heute? Das weiß ich nicht. Ich habe Anfang 2008 aufgehört zu arbeiten, aber bis dahin haben wir ihn immer alle gesehen. Du erzählst das so mit so einer ganz normalen Selbstverständlichkeit. Aha, das war dann so. Also so empfindest du das oder so hast du es dann verstanden? Hat dir das nicht dennoch ein bisschen Angst gemacht? Doch, total. Am Anfang, also so die ersten Mal habe ich wirklich gedacht, das liegt an mir, dass ich mir irgendwas einbilde. Und als dann meine beiden Kollegen meinten, nee, wir sehen das auch, hatten wir wirklich richtig Angst. Also wirklich, wir haben obwohl gedacht, dass das ganz schlimm ist. Obwohl man dann ja schon erleichtert ist, wenn jemand anders das auch so sieht, ne? Dann, ja, das definitiv, klar. Ja, dann denkt man nicht, man ist irgendwie bescheuert geworden, ne? Oder sowas. Nee, das war so die erste Vermutung. Ja, genau. Aber also wir haben das dann halt besprochen zu dritt und haben uns dann überlegt, dass wir dem mal nachgehen wollen. Und haben uns dann, wie gesagt, an Stadtarchiv gewandt. Und da haben wir dann Informationen gefunden. Durch das Stadtarchiv ist das rausgekommen. Genau. Ne? Mhm. Das heißt, du glaubst an Geister? Nein, irgendwo schon. Ja, also in dem Fall schon, definitiv. Aber ich glaube jetzt halt nicht an irgendwie Gläserrücken oder was man halt irgendwann mal so ausprobiert. Das alles nicht. Aber in diesem Fall glaube ich schon, dass da was war. Wenn dem so sein sollte, fragt man sich natürlich, was dieser arme Soldat, die Seele, wenn es denn die Seele ist und eine Seele gibt, was die Seele des armen Soldaten so lange hält in diesem Haus. Ja. Die offensichtlich dann ja nicht ihren Frieden findet, wenn die immer nachts da durch das Treppenhaus wandert. Ja, ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen so dieses Mal die letzte Nacht und hätte ja nicht sein müssen, dass er auch noch stirbt. Ne? Und, ja, ich weiß es nicht, ist ja alles eine Spekulation. Also auf meiner Facebook-Seite wurde auch heftig diskutiert über diesen Fall am Freitag und es gab doch die ein oder andere Bemerkung, die darauf hindeutete oder man meinte, das könnte ein Waschbär sein. Der immer, weil Waschbären offensichtlich, das wusste ich auch nicht, irgendwie zur gleichen Zeit in der Nacht nachtaktiv werden. So relativ zur gleichen Zeit. Ob das nun genau exakt um 17 Minuten nach 0 Uhr ist, weiß ich nicht. Ja, aber dann hätte man ja vielleicht von einem Waschbär in dem Fall, in Hamburg war das, glaube ich, nochmal was gefunden. Ja, also und ein Waschbär... Oder so, der irgendwas hinterlässt sonst hier, ja. Und ein Waschbär macht ja auch nicht solche Trittbewegungen wie ein Mensch. Genau. Also ich glaube schon, dass es das eine oder andere gibt, was wir uns nicht erklären können, aber man muss halt natürlich vorsichtig sein. Genauso sehe ich es auch, Elisa. Danke für die nette Geschichte. Gerne. Und alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 Andreas 51, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Andreas, schön, dass du da bist. Endlich kommt man bei euch auch mal durch. Ja, und was geht's denn bei dir? Ja, ich hab's ähnlich wie der erste Anrufer, der hat da nur mit so vielen Prostituierten zu tun gehabt. Ja. Bei mir ist jetzt nur etwas anders, ich bin schwul. Mhm. Und naja, ich fahre nach Braunschweig, ich wohne in Wolfsburg. Ja. Das ist Braunschweig, Hannover, genau auf der Mittelstrecke. Öfter mal nach Braunschweig. Und in Braunschweig? In Braunschweig, Hannover und nach Berlin. Ja. Und da in die einschlägigen Stricherlokale. Ja. Das gibt's in Braunschweig? So, was gibt's in Braunschweig? Ja, es war ziemlich klein. Ne? Das ist leider sehr, sehr traurig hier in der Umgebung. Ja. Aber meistens fahren wir nach Berlin oder nach Hannover, dass man halt in diese einschlägigen Lokale eintritt. Mhm. Ich hole mir dann die Stricher raus oder die männlichen Prostituierten. Die männlichen Prostituierten? Ja, richtig. Wie oft? Naja, nicht so oft wie der Kollege mit seinen Frauen, aber so 10, 15 Mal. Im Monat? Ja. Echt? So viel? In guten Zeiten kommt es schon mal vor. Was kostet das? Zwischen 100 und 200. So schwankt, kommt drauf an. Boah, das ist aber viel Geld. Er sprach gerade von 35 oder 40 Euro. Den Preis von ihm hat mich eigentlich irgendwo gewundert. Ne? Ja, es gibt aber Prostituierte, das weiß ich hier in Köln auch, zum Beispiel, die mit den Preisen sehr runtergegangen sind, wegen der Konkurrenz. Nicht, dass ihr denkt, dass ich da mal hingehe, dass ich mich mit den Preisen auskenne. Ich hab's natürlich so gehört. Ich hab's auch nur von Prostituierten, wo ich mal so auf der Reeperbahn. Ja, unten ist dann, holen sie Leute mit 50 Mark an und oben wird's dann teurer. Ja, genau. Aber dann geht das ja heftig ins Geld, wenn du die Jungs so gut bezahlen musst. Ja, also ein Hunderter ist immer drin. Es kommt immer drauf an, wen und wo man holt. Ja gut, da geht er dann. Ist derjenige hat, das ist es. Und das ist von mir dann nicht nur der Preis, dass es so teuer wird im Monat. Ich verdiene sehr gut, das muss ich dabei sagen. Das ist nicht so, ach so, dass du ich jetzt, kannst es dir leisten. Ich Hungertuch nage. Ja. Nimmst du denn immer einen Mann, einen jungen Mann oder gar mehrere? Meistens hole ich mir nur einen, ne? Mhm. Aber auch öfter mal so im Nachhinein, meistens zu denselben. Ich habe da so meinen Stammfreier, ja, wo ich öfter mal hingehe, man geht ja immer dahin, ja, wo es einem gefallen hat. Und wohin ziehst du dich dann mit den jungen Männern zurück? Es gibt in Berlin so Stundenhotels. Oder wenn ich selber ein Hotel angemietet habe, eben dann in meinem Zimmer. Achso, also man muss dann in ein Hotel gehen, die Jungs haben keine Zimmer zur Verfügung. In dem Lokal, wo ich da bin, haben sie leider keine Zimmer zur Verfügung. Es gibt nur Lokalitäten, die haben auch Zimmer zur Verfügung. Mhm. Das ist auch kein Problem. Wie alt sind die jungen Männer? Ja, das ist mein Geschmack immer. Ich hab's gerne, wenn sie ein bisschen jünger sind als ich. Ne? Ich bin 51, also ja, wenn sie so Mitte, Ende 30 sind. Ach so, dann sind die gar nicht mehr so ganz jung. So Mitte, Ende 30, so die ganz jungen. Ist nicht dein Fall. Ist nicht so mein Fall. Wie lange, du bist 51, wie gesagt, wie lange betreibst du das schon so? Dass ich jetzt die Striche hole, das ist eigentlich die letzten anderthalb Jahre erst. Ach so, auch noch nicht so lange. Ich hoffe mal und gehe davon aus, dass du in keiner Beziehung bist. Im Moment nicht. Ich habe eine ganze Weile in einer Beziehung gelebt. Mhm. Ist leider auseinandergegangen. Naja, mal einen Stecher holen und immer nur Selbstbefriedigung. Das war nicht die Erfüllung. Mhm. Ist, dass du jetzt in die Prostitution hineingerutscht bist, will ich mal so sagen, hat das damit zu tun, dass deine Beziehung zerbrochen ist? Auch. Gehe ich auch von aus. Dann Hannover. Früher sind wir nicht so weit gefahren nach Hannover, ist eine knappe Stunde. Mhm. Da gab es dann Saunen und all solche Lokalitäten. Mhm. Und da war ich eben auch mal Stricher. Und da bin ich dann einen geraten, da habe ich auch gesagt, ach, warum denn nicht? Mhm. Und es hat mir gefallen. Das war das Komische. Vielleicht war es daran. Ist dass, ja. Was ich das schön fand bei dem. Ja. Ne? Ist es rundherum schön? Ist es auch schön, wenn die Sache dann vorbei ist und man nach Hause fährt? Fühlt man sich dann auch noch gut? Da fühle ich mich dann noch gut. Weißt du, sag mal so nächsten Tag. Ach Gott, Mensch, das Kinder, hast wieder so viel Geld rausgeschmissen, nur wegen dem Scheißsex. Geht's nur ums Geld oder ist da auch so ein emotionaler Kater, so ein Seelenkater, wenn man sowas hinter sich hat? Ja, Seelenkater, das ist der richtige Ausdruck. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Würdest du denn auch so weit gehen, dass das eine Sucht mittlerweile schon ist? Ja, die Sucht, gehe ich von aus, dass es eine Sucht ist. Ich war mal wegen Sucht in Behandlung, wegen was anderem, wegen Spielsucht bei vor Jahren. Ah ja, das heißt, du hast eine Suchtstruktur. Suchtstruktur, deswegen hast du so die Gefühle hier, dieses Unruhige, ne? Die nicht schlafen können. Mhm. Das sind ähnliche Erscheinungen. Also, denn du kriegst ja, das ist ja völlig klar, dass du von den Männern, das ist ein Geschäft ist, du kriegst Sex, dafür musst du bezahlen. Das hat ja mit Emotionen, mit Herz und Liebe und Null was zu tun. Ist dir ja klar. Ja, mich regt's ja am meisten auf. Ich identifiziere mich dann immer mit dem Stricher. Mhm. Und sage, Mensch, das Kinder, wie tief muss man so sinken, dass man auf den Strich gehen muss? Mhm. Dass der sich das gefallen lassen muss, dass er schon auf den Strich geht, ne? Sprichst du mit den Männern so über diese Themen auch? Nee, das sage ich weniger, ne? Ja, ja. Aber wiederum unterstützt du das ja auch, dass es überhaupt sowas gibt? Ja, ja. Ja, das ist ja eine Katze, die sich da einen Schwanz beißt. Ja, das ist im Nachhinein, Mensch, das Kinder, irgendwie tun sie mir auch wiederum leid, dass sie sich so erniedrigen müssen. Verachtest du diese Männer oder Menschen, die das machen? Nein, ganz im Gegenteil. In der Prostitution? Die Erwachsenen nicht. Die Erwachsenen nicht. In Berlin, da habe ich das mal mitbekommen, stehen auch Jugendliche am Bahnhof so Ja, aber die darf man nicht verachten, sondern mit denen muss man Mitleid haben, dass die da reingerutscht sind, die ganz Jungen. Das ist dramatisch, finde ich. Ja, ich meine, das ist dramatisch und teilweise ist schlimm, dass sie da so reinrutschen. Ja, absolut. Machen müssen, wenn jemand 30 ist und sich dazu entscheidet, okay, das ist sein Bier, wenn er so sein Geld verdienen will, soll er es machen. Aber wenn jemand 14, 15, 16 ist, ist das schlimm. Ist das einfach schlimm. Gibt's gar nichts zu reden. Und das finde ich auch mal eine Schweinerei, wenn sich dann, ich bin nur schwul, bekenne ich mich zu, das ist für mich keine Schande. Ne? Mhm. Aber da bin ich der Meinung, wenn so Schwule sich dann 16-Jährige nehmen. Ne? Und so Jungs, genau. Das ist genau. Zu Hause rausgeflogen sind oder ja. Und sich da ihren Lebensunterhalt verdienen. Ne? Was wäre denn jetzt, wenn du dich wieder verlieben würdest? Wie schätzt du es ein? Wie würdest du dich dann verhalten? Also die Beziehung, die ich bislang gehabt habe, weil ich ja nicht nur eine, da war ich eigentlich bislang immer treu. Das heißt, es könnte sein, wenn du dich verliebst und eine richtige große Liebe entstünde, dass du dann gar nicht mehr zu den Jungs fährst. Das war auch in meinen Beziehungen nie. Das ist ja auch, geguckt hat man ja logisch, ne? Mal gucken, ist das eine, aber machen ist immer noch was anderes. Die Frage ist aber nur, immer, finde ich, ist immer eine schwierige Frage, die man für sich sehr, sehr ernst beantworten muss. Wenn man das zu lange, zu exzessiv betreibt, wie viel macht man in sich selbst auch kaputt? Wie viel macht man bei der eigenen Sexualität kaputt und in der eigenen Emotionalität? Bin ich dann überhaupt irgendwann noch fähig, mich auf eine Beziehung und auf Sexualität in einer Beziehung einzulassen? Weißt du? Ja, so weit bin ich im Moment. Ne? Ich gehe gar nicht mehr irgendwo in Lokalitäten oder mit neuen Freunden aus. Ach, Sex, ach, das kriegst du ja da, da brauche ich mich ja nicht zu kümmern. Ja, ja, genau, genau. Ich habe ja Geld in der Tasche, ich brauche ja nur hinfahren. Ja. Ist das, was ich will, mal. Also, du bist ja noch ein junger Spund von 51. Schau dich mal lieber nach einem guten Kerl um, dass es wieder eine ordentliche Beziehung gibt. Da, es würde dir mit Sicherheit besser tun, ich bin sicher. Ich bin ganz sicher. Da schweigt er, der Andreas. Ja, stimmt. Du hast recht im Moment, aber es ist leichter gesagt als gesagt. Ich weiß. Die Liebe zu finden ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Und auch in der schwulen Szene nicht, auch wenn man ein gewisses Alter hat, mit Sicherheit auch nicht. An der schwulen Szene, da ist man über 30 wahrscheinlich schon greif. Ja, da ist man schon scheintot für die Jungs. Das habe ich ja früher selber gesagt, als ich 20 war, da hat man immer gesagt, mein Gott, die über 30, was wollen die eigentlich? Ja, genau. Das sind Jugendliche. Also Andreas, dennoch wünsche ich dir, einen guten Typ und eine gute Liebe. Das wünsche ich dir von Herzen. Danke. Gerne, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Schönen Dank für den Tipp. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Sonja. Die Sonja ist 39. Hallo Sonja. Ja, hallo Domian. Hallo Sonja. Wir haben vor ungefähr einem Jahr, vielleicht etwas länger, schon mal telefoniert. Und um was ging es? Also ich habe Sklerodermie, Fibromyalgie und andere Krankheiten, das ist aber egal. Auf jeden Fall ging es darum... Du erklärst mal ganz kurz, was das für Krankheiten sind. Ach so, Sklerodermie ist eine rheumatische Erkrankung, wo die Kollagenfasern verhärten. Entweder extrem die Haut oder die inneren Organe oder beides. Bei mir sind es die inneren Organe. Das heißt, die inneren Organe verhärten? Verhärten und können nicht mehr arbeiten, richtig. Mhm. Welche Organe sind schon so verhärtet, dass sie kaum mehr arbeiten? Alle und besonders jetzt die Lunge. Und es sieht jetzt so aus, wir haben damals drüber geredet, wie du zur... oder generell zur Selbsttötung, ich sag nicht Selbstmord, Juristin, also für mich ist das Selbsttötung, und stehst. Und ja, jetzt ist es soweit, dass ich die Schmerzen nicht mehr ertragen kann. Egal wie viel ich an Morphium nehme, es bringt nichts. Es ist, ja... Die Lunge wird wohl als erstes den Geist aufgeben und das wird auch nicht mehr lange dauern. Ich habe mich damit abgefunden. Also ja, bist du du bist ein Pflegefall? Nein, das nicht. Also durch das Morphium kann ich auch noch laufen. Ich bin halt sehr erschöpft und ja, ich gehe nicht großartig raus, aber ich kann mich noch selber versorgen. Du lebst alleine in einer Wohnung? Nein, ich lebe noch mit meinem damaligen Partner zusammen, der selber Arzt ist. Mit dem damaligen Partner? Ihr seid ihr seid nicht mehr ein Paar? Doch. Doch, wir sind klar. Wir sind noch ein Paar. Und der Arzt ist und ich muss also nicht unbedingt immer... Krankenhaus oder sonst wohin. Er kann mir also selber helfen. Du sagst, dass du so große Schmerzen hast. Wo hast du die Schmerzen überall? Überall. Das ist die Fibromyalgie. Das ist das Schmerzsyndrom. Das ist die zweite schwere Erkrankung. Ja, genau. Das ist ein Schmerzsyndrom. Das heißt, es treten überall im Körper heftige Schmerzen auf. Genau. Und also woher kommen diese Schmerzen? Kann man das erklären? Nein, das weiß man bis heute nicht. Da streifen sich die Gelehrten drüber. Also, ist das ein Zufall, dass du diese beiden Erkrankungen hast oder bedingen die sich einander? Die sind treten meistens zusammen auf. Hm. Und bei uns liegt es auch in der Familie, in jeder Generation hatte irgendjemand Rheuma. Hm. Und mein Großvater ist wohl auch an Sklerodermie gestorben, so wie man das heute rekonstruieren kann. Jetzt sagst du, dass am schwersten ist von den inneren Organen die Lunge betroffen zurzeit. Genau, ich werde ersticken. Das wird sich auch nie wieder bessern. Nein. Das ist sofort, alles was fortgeschritten ist, bleibt immer so und es kann nur schlimmer werden. Genau. Ich habe auch alles für Holland schon geklärt. Ja, jetzt erzähl mal, was du vorhast. Ja, das Problem ist jetzt, du hast damals schon mit meinem Freund geschimpft, weil er auch gesagt hat, wenn ich nicht mehr lebe, will er auch nicht mehr leben. Und du hast, Erpressung, als solches hast du das aufgefasst. Mhm. Ich will es nicht so, weil ich genauso fühle. Ich wollte auch nicht mehr leben, wenn mein Mann jetzt sterben würde. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist jetzt, dass mein Vater hat Alzheimer bekommen und ist die Treppe runtergestürzt, ist jetzt querschnittsgelähmt und liegt im Koma. Und die Mutter ist runtergestürzt, oder der Vater? Nein, mein Vater. Der Vater liegt im Koma. Der Vater liegt im Koma, hat Alzheimer und ist gelähmt, kann nicht sprechen. Mhm. Und wie soll ich sagen, für mich ist das wie lebendig begraben und ich bin bereit gewesen, jetzt zu gehen und ist alles schon ausgemacht gewesen, aber wie kann ich jetzt gehen, wo meine Mutter meine Hilfe jetzt braucht? Ich kann sie körperlich nicht unterstützen, aber ich bin Juristin, ich kann ihr juristisch beistehen, mein Mann könnte ihr medizinisch beistehen, wenn wir da hinfahren. Du bist Juristin, du hast früher als Anwältin gearbeitet? Nein, bei der Staatsanwaltschaft. Bei der Staatsanwaltschaft. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ich habe sie seitdem ich 16 bin, aber normalerweise wird es immer so mit, 38, 39 festgestellt. Es war bei mir ein Riesenzufall, dass man das so früh schon festgestellt hat. Das hat dich dann dein ganzes Studium und die ganze Arbeitszeit über begleitet. Ja, genau, immer mit Tabletten. Jetzt war geplant, wenn ich das nochmal nachfragen darf, es war geplant, dass du zusammen mit deinem Mann, mit deinem Partner nach Holland fahren möchtest, um dich dort zu töten zu lassen. Ja. Aber dein Mann hat keine Erkrankung, also wird er in Holland auch nicht... Nein, mein Mann würde dort nicht das machen. Was würde dein Mann denn? Er würde es selber machen, denke ich. Denkst du, oder hat er das klar gesagt? Also ich gehe davon aus, dass er auch nicht mehr leben wird. Entweder wird er sich selber töten, oder er wird... Er hat früher einmal ein Suchtmittel benutzt, was viele Ärzte benutzen, um 48-Stunden-Schichten zu überstehen. Und ich denke mal, daran wird er dann wieder kommen. Und wie alt ist dein Freund? Er ist 2 Jahre jünger als ich. Der ist 37. Er ist gesund? Ja. Nein, was heißt gesund? Er hat Epilepsie, aber die ist ausgeheilt. Bevor wir jetzt auch eigentlich auf dein Hauptproblem kommen, dennoch die Frage, wie stehst du dazu, auch heute, wie stehst du dazu, dass er das tun würde, wollen oder werden, vielleicht sogar, wenn du auch diesen Schritt vollzogen hast? Also ich sehe es nicht als Erpressung an, er muss es selber entscheiden. Hast du noch nie den Wunsch an ihn geäußert, leb weiter und tu Gutes, du bist Arzt und helf anderen Menschen? Natürlich. Er könnte meiner Mutter helfen. Er könnte versuchen, ein Heilmittel gegen Sklerodermie zu finden. Natürlich habe ich ihm das gesagt. Und er denkt auch darüber nach. Vielleicht sollte es dein letzter großer Wunsch sein, den du äußerst. Ja, da hast du recht, aber Aber ich kann ihn äußern, aber... Du kannst ihn äußern, ja. Und wenn es deine Überzeugung ist, musst du ihn auch äußern. Ja. Aber dich treibt natürlich jetzt noch ein ganz anderes Problem um deine Mutter und die schwere Erkrankung deines Vaters. Kann ich meiner Mutter das antun, während der Vater so schwer da niederliegt? Ja, genau. Weiß deine Mutter von deinen Plänen? Ja und nein. Also sie weiß natürlich über die Erkrankung Bescheid und auch, dass ich mich selbst töten werde, wenn ich es nicht mehr aushalte. Und sie weiß aber nicht, wie fortgeschritten die Krankheit ist. Dazu auch noch eine Frage. Kannst du das abschätzen, wenn du dich nicht töten würdest, wie lange du noch leben würdest? Also ich denke mal ein halbes Jahr plus vielleicht noch ein Jahr, also mehr nicht. Und das wäre dann mit aber Atemmaschine verbunden und ja. Mit schwerem Leid wäre das verbunden. Das wäre mit sehr schwerem Leid verbunden. Und es wäre eine absolut hoffnungslose Situation. Ja. Also, dass ich sterbe, steht fest. Da habe ich mich auch abgefunden, das ist für mich kein Problem. Da stehst du wirklich in einem großen Dilemma im Moment. Ja. Deine Mutter du bist wichtig für deine Mutter. Natürlich. Ja, vor allen Dingen, ich habe auch noch eine Schwester und die hat sich einmal so verhalten, dass sie praktisch aus der Familie ausgestoßen wurde und das ist dann auch noch so ein Problem für meine Mutter. Sonja, ich habe dir das damals auch schon gesagt, dass ich für solche speziellen Situationen ein Verständnis habe für eine derartige Entscheidung und diese Entscheidung respektiere. Das habe ich ja damals auch gesagt. Ja, aber jetzt ist das Problem meiner Mutter. Das ist das Problem deiner Mutter. Was mir nach wie vor ausgesprochen Magenschmerzen verursacht, ist die Rolle deines Freundes, seine Unentschiedenheit. Du bist ja im Moment, geht es ja so eben noch. Kann ich das so ausdrücken bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also ich verlasse das Haus nicht mehr, aber ich kann mich innerhalb des Hauses noch unter großen Schmerzen bewegen und Ich versetze mich in deine Lage. Ich glaube, man kann natürlich nie sagen, was vorher passiert. Ich glaube, ich würde versuchen, so lange wie irgend möglich für meine Mutter da zu sein. Ich würde, glaube ich, bis an die allerletzte Grenze gehen. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann... Ja, was für ein Schock muss das... Wie mache ich auf meiner Mutter das klar? Sie weiß zwar von der Krankheit und den Tötungsabsichten und damit ist sie auch einverstanden. Aber wie mache ich ihr jetzt klar, dass das jetzt so schnell gehen könnte? Ja, deswegen sage ich ja, ich würde das so lange hinzögern und ziehen wie irgend möglich aufgrund der Situation mit deinem Vater. Ja. Und ich würde auf der anderen Seite darauf hoffen, dass mein Freund, der auch noch Arzt ist, also dein Freund, der auch noch Arzt ist, dass der, wenn du nicht mehr bist, für deine für deine Mutter da ist. Das wäre mein Wunsch, nämlich. Ja, das finde ich, musst du ihm sagen. Und damit hat er eine große Aufgabe zu erfüllen. Er hat die Aufgabe zu erfüllen, sich um deine Mutter zu kümmern und sie zu betreuen. Aber er hat auch die andere Aufgabe, wie du es gerade auch schon geschildert hast. Vielleicht kann er vielen anderen Menschen doch noch sehr viel helfen, die auch so eine Erkrankung haben wie du, mit seinem Hintergrund. Und somit in deinem Sinne wirken noch im Leben. Er ist ein junger Mann, der kann noch Jahrzehnte, kann ja noch als Arzt arbeiten. Ja, natürlich. Liebe Sonja, jetzt ist leider die Sendung rum. Okay. Aber wir werden uns gleich nochmal melden. Ich möchte dich nicht einfach jetzt so schnell verabschieden. Also wir beide verabschieden uns jetzt hier, aber wir melden uns gleich nochmal. Bitte leg du auf und wir melden uns, ja? Okay. Alles Liebe, alles Gute, Sonja. Dankeschön. Tschüss. Ciao, Domian. In der Technik, Julia, Jochum. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.